Warum sagen wir, unser tägliches Brot gib uns heute und eben nicht unser Brot gib uns heute? Wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute und eben nicht unser Brot gib uns heute, um jede Begierde nach fremdem Gut auszuschließen. Deshalb bitten wir den Herrn, dass er uns helfe bei gerechtem und erlaubtem Erwerb, damit wir durch eigene Mühe, ohne Diebstahl und Betrug, den Lebensunterhalt verdienen. Ja, ist auch schön. Schöner Gedanke. Nicht irgendwie, sondern das, was man sich eben täglich erwirbt durch gerechten, erlaubten Erwerb. Die Apostel selber, sie auch praktiziert haben, der heilige Paulus, aus Euklides schreibt, oder viele Heilige noch, heilige Peter, der Ehrwürdige und so weiter.